Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Mütze. Recht, ich kann ich ohne dich sein. Und ich bleib für immer dein, solange sich Worte noch rein. Yeah, mein Chaos-Herz schlägt nach deinem Takt. Und wenn du mich ansiehst, verliere ich die Fassung. Achtung, kein Radio draußen spielt meine Songs. Ich hab 99 Problems, du bist keines davon. Du bist der Beweis, dass wir Leben nicht verlieren. Ich seh alles rosa-rot, ja, du machst mich so. Ich kann es nicht beschreiben, wie viel wert du bist. Denn neben dir fühle ich mich stark, stark, so wie Herkules, stark, so wie Clark Kent. Ich liebe es, wenn du lachst, weil du damit überstrahlst, weil die Sterne in der Nacht, baby. Und ich lass dich nicht alleine. Solange die Erde sich noch dreht und die Sterne oben stehen, bleib ich an deiner Seite. Solange der Mond noch für uns scheint und Worte sich noch rein, verdammt, ich lass dich nicht alleine. Solange die Erde sich noch dreht und die Sterne oben stehen, bleib ich an deiner Seite. Solange der Mond noch für uns scheint und Worte sich noch rein, verdammt, ich lass dich nicht alleine. Sputnik Heimspiel. Lass uns ins Grüne fahren. Oh, Janna, Janna, Janna, dahin, wo wir zwei schon einmal waren. Janna, ist das Auto auch sehr klein? Ich kenn da einen Trick. Janna, Janna, ich drück diesen Knopf, dann sinken wir zurück. Zu gut und vergessen, aber irgendwas in dir macht meine Herzschale weich. Wenn du mich berührst, wird mein kaltes Herz aus Eis. Heiß. Wie hast du's geschafft, mich so zu flashen? Mit nur einem Lächeln. Wenn sie mich ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch dann wird's perfekt. Ich hab so oft gelobt, dass mich ein Mann der Zeit tritt. Du bist ein Engel und durch dich darf der mich heilig. Wenn sie nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch dann wird's perfekt. Ich hab so oft gelobt, dass mich ein Mann der Zeit tritt. Du bist ein Engel und durch dich darf der mich heilig. Wenn sie nichts ausmacht. Jetzt bist du hier, Liebe war immer Hölle. Das Paradies kommt mit dir. Dich zu sehen ist wie Heimkommen. Ist der Backdrop auf meinem iPhone. Lifestyle war eine Krankheit. Du warst mein Heiler. Irgendwas in dir macht meine Herzschale weich. Wenn du mich berührst, wird mein kaltes Herz aus Eis. Hey, wie hast du es geschafft, mich so zu flashen? Nur ein Lächeln. Dass dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich ein weiter frei tritt. Du bist ein Engel und durch dich darf werd ich heilig. Wenn sie nicht ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich ein weiter frei tritt. Du bist ein Engel und durch dich darf werd ich heilig. Bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Mütze. Ich war einmal verliebt, einmal zu viel. Heute sitze ich in meinem Zimmer und mach die Bande reich. Betäubt die Sinne und flieg. Wir wollten nie sein wie dir. Mein Leben ist wie ein Thriller. Ich hebe ab und schrei. Hey, oh, wir lassen niemand allein. Was ich von mir lebt. Zimmer und mach die Bande reich. Betäub die Sinne und flieg. Wir wollten nie sein wie dir. Mein Leben ist wie ein Thriller. Ich hebe ab und schrei. Hey, oh, wir lassen niemand allein. 20 Stunden. frag mich, warum immer krieg ich, wenn du hier bei mir bist. Deine Worte Messer, es wär besser, wenn du gehst. Die Beretta malt schwarz, verfehlst mein Herz nur hart, scharf. Doch wenn du mich nur quälst, sag mir, warum du mir fehlst. Schmiegst die Frau auf den Tisch und ich glaub, du triffst mich. Es ist das, was du willst, mach dich das happy. Und es tut so krass weh, warum will ich dann noch nicht gehen? Brauch ich das Drama und die Tränen, mach ich das happy. Und ich sag nie mehr für immer, du warst mein für immer, geht jetzt grad vorbei. Frag mich, warum immer krieg ich, wenn du hier bei mir bist. Deine Worte besser, es wär besser, wenn du gehst. Die Beretta malt schwarz, verfehlt mein Herz nur hart, scharf. Doch wenn du mich nur quälst, sag mir, warum du mir fehlst. Frag mich, warum. Ich glaub, du triffst mich, es ist das, was du willst, mach dich das happy. Und es tut so krass weh, warum will ich dann noch nicht gehen? Brauch ich das Drama und die Tränen, mach mich das happy. Und ich sag nie mehr für immer, du warst mein für immer, geht jetzt grad vorbei. Und ich sag nie mehr für immer, du warst mein für immer, geht jetzt grad vorbei. Frag mich, warum immer krieg ich, wenn du es wär besser, wenn du gehst. Die Beretta malt schwarz, verfehlt mein Herz nur hart, scharf. Doch wenn du mich nur quälst, sag mir, warum du mir fehlst. Sag mir, warum, warum, warum, wenn du mich nur quälst. Warum, sag mir, warum, sag mir, warum. Mütze. Thank you. Zwiebelstreit hab ich sofort verziehen. Denn es macht für mich keinen Sinn, wenn man sich ignoriert, obwohl man sich doch täglich sieht. Wir haben uns mal geliebt, warum muss alles so zu Ende gehen? Ständig hat's geknallt, so wie Dynamit. Alles, was ich wollte, dass wir irgendwann mal heiraten. Heute denk ich an uns zurück, wenn ich bei dir vorbeifahre. Der erste Kuss damals noch in deinem Elternhaus. Hätte ich gewusst, wie es endet, wäre da nichts gelaufen. War so ständig bei dir anzurufen, doch du gehst nicht ran. Wollte dich zurück, doch du bleibst auf Distanz. Wenn du diesen Song hörst, dann ruf mich doch mal an. Und wir beide reden ganz alleine auf entspannt. Ich fühl mich schlecht, seitdem du weg bist. Doch du bleibst mir im Gedächtnis. Und ich weiß, dass du mir recht gibst, weil diese Liebe einfach echt ist. Ich wollte dir so viel sagen, ich schreib schon seit Tagen nicht mehr. Ich hab noch so viele Fragen und wünsche doch das gerade bei dir. Ich würde dir gerne nochmal sagen, wie sehr ich dich lieb. Und der Song von dem ersten Date läuft auf Repeat und wir fahren ein Team. Ich wollte dir so viel sagen, ich schreib schon seit Tagen nicht mehr. Ich hab noch so viele Fragen und wünsche doch das gerade bei dir. Ich würde dir gerne nochmal sagen, wie sehr ich dich lieb. Und der Song von dem ersten Date läuft auf Repeat und wir fahren ein Team. Dass es keiner merkt, während mir meine Kraft noch fehlt, kletterst du schon auf den höchsten Berg. Du hältst die Fäden, die ich ohne dich verliere. Du lebst meine Träume mit, als wären sie von dir. Gib's nicht auf, wenn ich wieder geh, weil du den Wahnsinn in meinem Kopf verstößt. Du rettest mich jeden Tag, doch ich hab's dir nie gesagt. Du schaffst alle Wege, die ich gehe. Du baust die Welt, in der ich lebe. Wie du alle Päckchen für mich trägst, weil ich keine Kraft hab, sie zu nehmen. Da ist dieser Lärm, kann's gar nicht greifen. Doch ist alles still, ja, dann merk es am meisten. Du schaffst alle Wege, die ich gehe. Du baust die Welt, in der ich lebe. Ich sammel Zweifel in Pappkartons. Es fällt mir schwer, richtig anzukommen. Ich wusste nie, was zu Hause ist. Jetzt versteh ich, dass du es bist. Du hältst den Boden, wenn er unter mir zerbricht. Ich hoffe, du weißt, wie viele Sorgen du mir nimmst. Denn ich fühl, alles ist okay, wenn ich mich nachts wieder zu dir leg. Du rettest mich jeden Tag, doch ich hab's dir nie gesagt. Du schaffst alle Wege, die ich geh. Du baust die Welt, in der ich lebe. Wie du alle Päckchen für mich trägst, weil ich keine Kraft hab, sie zu nehmen. Da ist dieser Lärm, kann's gar nicht greifen. Doch ist alles still, ja, dann merk es am meisten. Du schaffst alle Wege, die ich geh. Du baust die Welt, in der ich lebe. Du schaffst alle Wege, die ich geh. Wie du alle Päckchen für mich trägst. Du schaffst alle Wege, die ich geh. Toxische Liebe brauche ich nicht. Stark der Gegenwind ist, kriegst es schon geregelt. Ich bin dein Sieger. nachts träum ich, dass Tage mit dir ein Traum sind. Insgeheim frag ich mich, ob das bei dir auch ist. Benehm mich peinlich, wenn ich mit dir in einem Raum bin. Babe, seh doch ein, dass wir uns beide wirklich brauchen. Ich seh mir ein, doch ich bräuchte nicht mal einen Rauchen, um mich frei und high bei dir zu fühlen. Das kannst du mir so glauben. Und würd gern auf ein Date mit dir, doch nicht nur in den Bar. Deswegen ist mir ein, weil ich könnte dich ja fragen. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit wird sowieso passé. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit wird sowieso passé. Auch wenn's nicht klappt, hab ich wenigstens probiert. Grauer Tag, krieg Licht da, wenn du intervenierst. Stehst du vor mir, bin ich mucksmäuschenstill. Krieg kein Wort hinaus, irgend so nen Film. Auch wenn ich's will. Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, ob's was wird. Doch meine Date-Idee findest du sicher super, das kann ich spüren. Aber auf dieses Date mit dir will ich nicht in den Bar. Deswegen ist mir eingefallen, ich könnte dich ja fragen. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit geht sowieso passé. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit geht sowieso passé. Die Zeit geht sowieso passé. Ein Oreo-Soufflé. Die Zeit geht sowieso passé. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit geht sowieso passé. Willst du einen rosa-roten Tee oder ein Oreo-Soufflé? Wenn ich es sowieso okay, die Zeit geht sowieso passé. wenn ich bei dir bin. Erklärst mir die Welt, gibst dir einen Sinn. Fühl mich bei dir geborgen und niemals verloren. Bist mein Halt, wenn der Boden zerbricht. Hörst mir zu, wenn ich frage. Ich sage, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich hab Angst davor, dass die Zeit uns irgendwann trennt. Hab Angst davor, vor dem letzten Mal, dass ich hier bin. Vergess meine Sachen bei dir, wenn ich geh, damit ich einen Grund hab, dich wiederzusehen. Und ich hoffe, es fällt dir nicht auf, dass ich dich brauch, ja mehr als du glaubst. Besteck meine Sachen heimlich bei dir, damit ich die Nähe zu dir nicht verliere. Und egal wie weit weg ich auch bin, ein Teil von mir bleibt immer bei dir. Dafür meine Seele ist der Ort, nach dem ich mich sehne. Immer wenn ich allein bin, immer wenn ich nicht daheim bin. Hast für mich meine vier Wände gebaut und meine Sorgen in meinem Herzen verstaut. Will, dass wir niemals verlieren, will ich niemals verlieren. Ich hab Angst davor, dass die Zeit uns irgendwann trennt. Hab Angst davor, vor dem letzten Mal, dass ich hier bin. Vergess meine Sachen bei dir, wenn ich geh, damit ich einen Grund hab, dich wiederzusehen. Und ich hoffe, es fällt dir nicht auf, dass ich dich brauch, ja mehr als du glaubst. Versteck meine Sachen heimlich bei dir, damit ich die Nähe zu dir nicht verliere. Und egal wie weit weg ich auch bin, ein Teil von mir, ein Teil von mir bleibt immer bei dir. Ich gleich hinzufallen. Letztes Mal hat wehgetan und zu oft mit paar Jungs nachts raus. Wir rennen vom Sonnenlicht, kurz über Liebe nachgedacht. Doch FOMO, wenn die Nacht einbricht, dann oh, wie schön du bist. Gott, ich könnte fallen für dich. Zu lange nichts gefühlt, ich weiß nicht mehr, was Liebe ist. Und oh, komm, tau mich auf, wenn du mir sagst, dass du mich brauchst. Ich brauch dich auch, ich könnte fallen für dich, doch oh, dann tau ich auf. Oh, Ich bin in mein Zimmer rein, sie geht den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Baby, weiß nicht, wo ich bleib. Schlag. Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich flüge gern vor, ich deck gern aus, mir auf die Sicherungen auf. Wär ich dein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich flüge gern vor, ich deck gern aus, mir auf die Sicherungen aus. Is